Kapitel 06. Der Fluch der Armut. Ich bin in einer evangelikalen Gemeinde groß geworden, die aber in einem religiösen System steckte. Die Leiter liebten Gott mit aufrichtigem Herzen und gaben ihr Bestes, Gott zu dienen. Sie brannten leidenschaftlich für Jesus und lehrten mich viele wichtige Wahrheiten, die bis zum heutigen Tag ein großer Segen für mich sind. Und dennoch war ihre Theologie in einigen Bereichen sehr zerstörerisch und nicht biblisch. Ihre Grundhaltung Geld gegenüber lautete ungefähr so: Gott, kümmere du dich darum, dass der Pastor demütig bleibt, und wir kümmern uns darum, dass er arm bleibt. Armut wurde als ein Zeichen von Frömmigkeit und Demut angesehen. Noch heute gibt es Christen, die das glauben. Die Bibel hat sehr viel zum Thema Armut zu sagen und eines ist sicher: Armut wird nicht als Segen, sondern als Fluch angesehen. Ich habe mir jede einzelne Bibelstelle, die das Wort Armut enthält, angeschaut und konnte nur zu der einen Schlussfolgerung gelangen: Armut ist kein Segen, sondern ein Fluch. Armut ist mitten unter uns und ist ein weltweites Problem. Aber sie ist mit Sicherheit nicht der Wille Gottes für die Menschen und noch viel weniger für seine Kinder. Ich werde später noch etwas über unsere Verantwortung den Armen gegenüber schreiben. Eins der traurigsten Dinge heutzutage ist die Tatsache, dass genug Mittel und Finanzen vorhanden wären, damit jeder einzelne Bewohner dieses Planeten ein materiell gut abgesichertes Leben führen könnte. Nicht der Mangel an Ressourcen ist das eigentliche Problem, sondern die ungleiche Verteilung des Reichtums, aber das ist ein ganz anderes Thema. Wenn du eine Theologie vertrittst, die besagt, dass Armut ein Segen oder ein Zeichen von Demut und Frömmigkeit ist, würde ich dich gerne einmal mitnehmen an einige der Orte, an denen ich gesehen habe, wie Kinder sich ihr Essen im Müll zusammensuchen, kleine 7 Jahre alte Mädchen sich prostituieren, weil sie hungrig sind, und Mütter ihre Kinder fremden Menschen anvertrauen, weil sie sie selber nicht ernähren können. Dort könntest du ihnen dann die gute Nachricht von Jesus weitergeben und ihnen sagen, wie sehr Gott sie liebt und gerade weil er sie liebt, sie als ein Zeichen von Frömmigkeit und Demut in Armut leben lässt. Nein, nein, und nochmals nein. Armut ist kein Segen. Armut ist ein Fluch. Ich bin mir der Realität bewusst, dass die geistliche Armut in der westlichen Welt weit größer ist als die materielle Armut in der dritten Welt. Diese Aussage ist schon richtig. Wie könnte uns alles Geld dieser Welt weiterhelfen, wenn wir ewig verloren gehen und geistlich arm sind? Dennoch ist das kein Grund, materielle Armut willkommen zu heißen, sondern eher eine Gelegenheit, das Volk Gottes zu lehren, wie man materiell gesegnet und dabei in einer guten, biblischen Ausgewogenheit hungrig nach mehr von Jesus leben kann. Wir können lernen, die materiellen Segnungen Gottes zu genießen und dennoch unseren Hunger nach Jesus zu bewahren. Wie kannst du einer alleinerziehenden Mutter, die unendlich viel arbeiten muss, um ihre hungrigen Kinder ernähren zu können, und dennoch nicht genug hat, erklären, dass sie gesegnet ist, wenn Armut tatsächlich ein Segen ist? Wie kannst du Menschen, die schon seit Jahren leiden, weil sie sich keine medikamentöse Behandlung leisten können, sagen, dass sie von Gott gesegnet sind? Wie kannst du Kindern, die dir weinend erzählen, dass sie für den Rest der Woche nichts mehr zu essen haben, sagen, dass sie von Gott gesegnet sind? Armut ist ein Fluch und kein Segen. 5. Mose 28 spricht von den Segnungen und den Flüchen Gottes. Ab Vers 5 beschreibt Gott die unterschiedlichen Flüche, die auf sein Volk kommen würden, falls sie seinen Geboten nicht gehorchen würden. Später werde ich erklären, dass wir die Segnungen Gottes nicht verdienen können, indem wir seinen Geboten gehorchen, sondern dass wir sie nur im Glauben empfangen können. In diesem Kapitel geht es darum, zu verdeutlichen, dass Armut ein Fluch und kein Segen ist. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, so dass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen, verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht auf dem Feld. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht bei deinem Ausgang. Der Herr wird gegen dich Fluch, Bestürzung und Bedrohung entsenden in allem, was du unternimmst, bis du vertilgt wirst und schnell umkommst um deiner bösen Werke willen, weil du mich verlassen hast. Der Herr wird dir die Pest anhängen, bis er dich vertilgt hat aus dem Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Der Herr wird dich mit Schwindsucht schlagen, mit Fieberhitze, Brand, Entzündung, Dürre, mit Getreidebrand und Vergilben, die werden dich verfolgen, bis du umgekommen bist. Der Himmel über deinem Haupt wird für dich zu Erz werden und die Erde unter dir zu Eisen. Der Herr wird den Regen für dein Land in Sand und Staub verwandeln, der wird vom Himmel auf dich her abfallen, bis du vertilgt bist. Der Herr wird dich vor deinen Feinden geschlagen dahingeben, auf einem Weg wirst du gegen sie ausziehen, und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen, und du wirst ein Anblick des Schreckens werden für alle Königreiche auf Erden. Und deine Leichname werden allen Vögeln des Himmels und allen Tieren zur Nahrung dienen, und niemand wird sie verscheuchen. Der Herr wird dich schlagen mit den Geschwüren Ägyptens und mit Beulen, mit Räude und Krätze, so dass du nicht geheilt werden kannst. Der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Verwirrung der Sinne. Und du wirst am Mittag umhertappen, wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt, und wirst kein Gelingen haben auf deinen Wegen, sondern wirst bedrückt und beraubt sein dein Leben lang, und kein Retter wird da sein. Du wirst dich mit einer Frau verloben, aber ein anderer wird mit ihr schlafen, du wirst ein Haus bauen, aber nicht darin wohnen, du wirst einen Weinberg pflanzen, aber ihn nicht nutzen. Dein Rind wird vor deinen Augen geschlachtet werden, aber du wirst nicht davon essen, dein Esel wird vor deinem Angesicht geraubt und dir nicht zurückgegeben werden, deine Schafe werden deinen Feinden gegeben werden, und du wirst keinen Retter haben. Deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben werden, und deine Augen müssen es ansehen und den ganzen Tag nach ihnen schmachten, aber deine Hand wird machtlos sein. Die Frucht deines Landes und alles, was du erarbeitet hast, wird ein Volk verzehren, von dem du nichts wusstest, und du wirst nur unterdrückt und misshandelt werden alle Tage, und du wirst wahnsinnig werden von dem, was deine Augen sehen müssen. Der Herr wird dich schlagen mit bösem Geschwür an Knien und Schenkeln, dass du nicht geheilt werden kannst, von deiner Fußsohle bis zum Scheitel. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einem Volk führen, das du nicht kennst, auch deine Väter nicht, und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Steinen. Und du wirst zum Entsetzen werden, zum Sprichwort und zum Gespött unter allen Völkern, zu denen der Herr dich vertreiben wird. Du wirst viel Samen auf das Feld hinausbringen und wenig einsammeln, denn die Heuschrecken werden es abfressen. Du wirst Weinberge pflanzen und bebauen, aber keinen Wein trinken und einkellern, denn die Würmer werden es abfressen. Du wirst Ölbäume haben in deinem ganzen Gebiet, aber du wirst dich nicht mit Öl salben, denn dein Ölbaum wird seine Früchte abwerfen. Du wirst Söhne und Töchter zeugen und doch keine haben, denn sie werden in die Gefangenschaft gehen. Das Ungeziefer wird alle deine Bäume und die Früchte deines Landes in Besitz nehmen. Der Fremdling, der in deiner Mitte wohnt, wird immer höher über dich emporsteigen, du aber wirst immer tiefer herunterkommen. Er wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen, er wird zum Haupt werden, du aber wirst zum Schwanz werden. 5. Mose 28, 15 bis 44. Wenn wir diese beschriebenen Flüche aufmerksam durchlesen, wird uns etwas Interessantes auffallen. Ein Großteil der Flüche hat mit Armut zu tun. Gott wollte diese Flüche nie. Sie waren die Folge der Sünde, die die Menschen begingen. Wenn wir uns heutzutage in der Welt umschauen und sehen, wie der Großteil der Erde unter Armut leidet, müssen wir verstehen, dass das weder ein Segen Gottes ist noch seinem Willen entspricht. Wenn Gott gewollt hätte, dass wir in Armut leben, dann hätte er den Garten Eden ganz anders gestaltet. Er hätte ihn so geschaffen, dass Adam und Eva gerade genug zum Überleben gehabt hätten. Aber durch den überfließenden Reichtum seiner Schöpfung offenbarte Gott, dass er das alles geschaffen hatte, damit die Menschen seine Segnungen genießen können.